die Musik. Sichtbaren Ausdruck fand diese Liebe, als ich, damals neunjährig, zu Weihnachten 1897 eine Geige zum Geschenk bekam. Genau erinnere ich mich noch an jede Einzelheit dieses Festes, und wenn ich heute in meinen alten Tagen zurückdenke, beginnt mein bewusstes Leben sozusagen mit diesem Ereignis. Der älteste Sohn unserer Nebenpartei war Lehramtskandidat und unterrichtete mich im Geigenspiel. Ich lernte rasch und gut. Welche Freuden taten sich vor mir auf! Als mein erster Geigenlehrer maturierte und auf das Land versetzt wurde, trat ich als Elementarschüler in die Linzer Musikschule ein, doch sprach mich der Unterrichtsbetrieb dort weniger an, vielleicht weil ich den anderen Schülern schon zu weit voraus war. Nach den Ferien bekam ich wieder Privatunterricht, und zwar bei einem alten K&K-Musikfeldwebel, der mir zuallererst klar machte, dass ich noch gar nichts könne, und mir dann auf militärische Art die Elementarbegriffe des Geigenspieles beibrachte. Es war ein richtiges Exerzieren beim alten Kopetzky. Wenn ich manches Mal des rauen Feldwebeltones überdrüssig wurde, tröstete er mich und versicherte mir, dass ich bei weiteren Fortschritten gewiss als Eleve in die K&K-Regimentsmusik aufgenommen werden würde, was nach seiner Auffassung den Gipfelpunkt musikalischen Ruhmes bedeutete. Ich quittierte mein Studium bei Kopetzky, trat in die Mittelstufe der Musikschule ein und fand an Professor Heinrich Dessauer einen fachlich ebenso tüchtigen wie pädagogisch begabten, überaus feinsinnigen Lehrer. Im Nebenfach belegte ich Trompete und Posaune sowie allgemeine Musiklehre und wirkte bereits im Schülerorchester mit. Schon spielte ich mitunter heimlich mit dem Gedanken, Musik zu meinem Lebensberuf zu machen. Nicht in der Richtung des Musikfeldwebels Kopetzky, wohl aber in der Linie meines hochverehrten Lehrers Dessauer erträumte ich mir eine schöne Zukunft. Doch hart trat die Wirklichkeit an mich heran. Kaum hatte ich die Bürgerschule abgeschlossen, musste ich als Lehrling in den Betrieb meines Vaters eintreten. Ich hatte ja schon früher gelegentlich, wenn Not am Mann war, in der Werkstätte zupacken müssen und fand mich bald in der Arbeit zurecht. Alte Polsterungen aufzukrempeln ist eine widerliche Arbeit. Zuerst heißt es, das ganze Möbelstück bis zum Gurtenboden aufzutrennen, die Pikierauflage zu entfernen, die Schoppleinwand abzuhaften und das Füllmaterial auszuräumen. Oft war auch noch die Federleinwand schadhaft geworden oder es rosteten gar schon die Stahlfedern. Mit der Krempelmaschine, einer mit gegrillten Walzen versehenen Eisentrommel, die mit Hilfe einer Kurbel in rasche Bewegung versetzt wird, musste ich dann die Füllung, Werk, Rosshaar oder Afrik in lockeren, schwellenden Zustand bringen. Das vollzog sich in Wolken von Staub, so dass der Lehrling darin oft kaum zu sehen war. Was wurde uns da an alten Matratzen oft in die Werkstatt gebracht? Sämtliche Krankheiten, die in den Betten ausgestanden oder nicht ausgestanden waren, hätte man daran registrieren können. Kein Wunder, dass Tapezierer nicht alt werden. Aber bald hatte ich auch die guten Seiten des Tapeziererhandwerks erfasst. Kunstsinn und persönlicher Geschmack spielen dabei eine bedeutsame Rolle. Der Schritt zur Innenarchitektur ist nicht weit. Man kam in vornehme Häuser, sah vieles, hörte vieles und vor allem, man hatte im Winter wenig oder gar nichts zu tun. Und diese Zeit gehörte selbstverständlich der Musik. Als ich vor der Prüfungskommission der handwerklichen Genossenschaften meine Gesellenprüfung mit Erfolg bestanden hatte, wollte der Vater, dass ich mich noch in anderen Werkstätten umsehe. Das leuchtete mir zwar ein, aber ich urteilte dabei nicht nach den Notwendigkeiten des erlernten Handwerkes, sondern nach den weiteren Fortschritten in meiner musikalischen Ausbildung. So blieb ich als Geselle in der väterlichen Werkstätte, weil ich dort viel freier über meine Zeit verfügen konnte als unter einem fremden Meister. Geigen gibt es meistens zu viele im Orchester, aber Bratschen, daran fehlt's. Ich bin Professor Dessauer heute noch dankbar, dass er mich aufgrund dieser Erfahrung zu einem tüchtigen Bratschisten machte. Das Musikleben der Stadt Linz stand damals auf beachtlicher Höhe. August Göllerich war zu jener Zeit Direktor des Linzer Musikvereines. Als Liszt-Schüler und Mitarbeiter Richard Wagners bei den Bayreuther Festspielen war Göllerich der berufene Mann, um das damals so oft als Bauernstadt geschmähte Linz, das von der glanzvollen Metropole Wien immer über die Schulter angesehen wurde, musikalisch zu führen. Der Musikverein veranstaltete jährlich 3 Symphoniekonzerte sowie ein außerordentliches Konzert, bei dem zumeist ein größeres Chorwerk mit Orchester angeführt wurde. Meine Mutter, obwohl nur einer einfachen Handwerkerfamilie entstammend, war überaus musikliebend und versäumte kaum eine dieser Aufführungen. Schon als kleiner Bengel wurde ich in den Konzertsaal mitgenommen. Die Mutter machte mir das Schwierigste begreiflich, und da ich nun selbst mehrere Instrumente bereits leidlich beherrschte, wuchs auch mein Verständnis für diese Veranstaltungen. Höchstes Ziel erschien mir, sei es mit der Bratsche oder der Trompete, in großen Orchester des Musikvereins mitzuwirken. Doch damit hatte es noch eine gute Weile. Vorerst hieß es, alte, verstaubte Matratzen aufzukrempeln und Zimmerwände zu tapezieren. Die üblichen Berufsleiden der Tapezierer machten sich in jenen Jahren bei meinem Vater bemerkbar. Als ihn ein hartnäckiger Lungenspitzenkatarr ein halbes Jahr an das Bett fesselte, musste ich allein die Werkstätte führen. So lief denn in meinem jungen Leben beides scharf getrennt nebeneinander. Die Arbeit, der meine Kraft und wohl auch meine Lunge gehörte, die Musik, der meine ganze Liebe galt. Ich hätte niemals geglaubt, dass es zwischen beiden eine Verbindung geben könne. Und doch war es so. Das Schicksal griff ein und fasste mich tüchtig am Schopfe. Zu den Kundschaften des väterlichen Betriebes gehörte auch die nahegelegene KK-Statthalterei, der neben anderem auch das Theater unterstand. Eines Tages wurden von dort die Polster einer Rokoko-Garnitur zur Aufkrempelung in unsere Werkstätte gebracht. Die Ecken der Polster waren durchgescheuert, die Überzüge zum Teil zerrissen. Die Sitzflächen und Lehnen waren auf Holzrahmen gepolstert. Die neuen Überzüge wurden in Blau und Weiß bestellt. Als die Polster wieder instand gesetzt waren, schickte mich der Vater damit an einem Vormittag ins Theater hinüber, das unweit unseres Hauses lag. Der Requisitenmeister wies mich auf die Bühne, wo ich die Polster in die Holzgestelle einpassen sollte, die weiß gestrichen waren, die Schnitzereien daran waren sogar vergoldet. Auf der Bühne war eben eine Probe im Gange. Ich weiß nicht mehr, welches Stück damals geprobt wurde, jedenfalls eine Oper. Aber ich fühle noch so deutlich, als geschähe es heute, die Verzückung, die mich damals überfiel, als ich neben den Schauspielern und Sängern auf der Bühne stand. Wie verwandelt war ich! Nicht anders, als hätte ich mich in diesem Augenblick zum ersten Mal selbst entdeckt. Theater! Was für eine Welt! Da stand, prunkvoll gewandet, ein Mann, wie ein Wesen von einem anderen Stern erschien er mir. So herrlich sang er, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass dieser Mann auch wie ein gewöhnlicher Mensch hätte sprechen können. Seiner mächtigen Stimme antwortete das Orchester. Davon verstand ich schon einiges. Aber in dieser Stunde erschien mir alles, was mir die Musik bisher bedeutet hatte, gering. Erst die Verbindung mit der Bühne hob die Musik auf eine höhere, weihevolle Ebene, die höchste, die sich denken ließ. Aber da stand ich, ein armseliger Tapezierergehilfe vor der Rokoko-Garnitur und passte die aufgekrempelten Polster in die Rahmen. Welch klägliches Geschäft! Welch kümmerliches Dasein! Theater, das war die Welt, die ich gesucht hatte. Spiel und Wirklichkeit vertauschten sich in meinen erregten Sinnen. Der unbeholfene Geselle, der da wie eine komische Figur aus einem Nestheustück, die Haare zerzaust, mit unstetem Blick, in Shorts und aufgesteckten Ärmeln vor den Kulissen stand und sich an Polstern und Sesseln zu schaffen machte, als müsse er damit das Recht auf seine Anwesenheit bekunden? War er wirklich nur ein armer Tapezierergeselle, der eben von der Krempelmaschine kam? Ein armer, verachteter Tropf, ständig hin und her gestoßen, einer, den die gnädige Frau, die sich ihr Boudoir austapezieren ließ, nicht viel anders als eine Stehleiter behandelt, Man stellt sie dahin, man stellt sie dorthin, wo man sie eben braucht. Und braucht man sie nicht mehr, stellt man sie fort. Es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn jener Tapezierergeselle sein Werkzeug in der Hand in diesem Augenblick an die Rampe vorgetreten wäre und vom Kapellmeister durch ein heimliches Zeichen ermutigt, seinen Part gesungen hätte, nur um den Zuhörern im Parkett, die gar nicht vorhanden waren, was heißt Zuhörern, um der aufhorchenden Welt zu beweisen, dass er in Wahrheit ein ganz anderer war als jener blasse, hoch aufgeschossene Geselle aus der Tapeziererwerkstatt in der Klammgasse, dass er eigentlich auf die Bühne gehörte, in das Theater. Von jener Stunde an war ich dem Theater verfallen und bin es bis heute geblieben. Während ich bei einer Kundschaft die zu spalierende Wand mit Leimwasser behandelte und dann die mit Schwarzmehl präparierte Makulatur aufklebte, träumte ich von rauschenden Erfolgen im Theater, wobei ich mich schon als Kapellmeister am Dirigentenpult sah. Solche Träume kamen meiner Arbeit nicht sehr zustatten, und es konnte geschehen, dass sich dabei die auf die Makulatur geklebten Tapetenbahnen bedenklich verschoben. Doch in die Werkstätte zurückgekehrt, machte mir ein neuerlicher Krankheitsanfall meines Vaters rasch bewusst, welche Verantwortung auf mir lastete. So pendelte ich zwischen Traum und Wirklichkeit hin und her. Zu Hause ahnte niemand, wie es um mich stand, denn ehe ich nur ein Wort über meine verborgenen Wünsche gesagt hätte, würde ich mir lieber die Zunge abgebissen haben. Auch der Mutter verschwieg ich meine geheimen Pläne. Doch mochte sie vielleicht ahnen, was mich bedrängte. Aber sollte ich ihre Sorgen durch neue noch vermehren? So hatte ich keinen Menschen, dem ich mich anvertrauen konnte. Ich kam mir sehr verlassen vor, von der Welt ausgestoßen und war so einsam, wie nur ein junger Mann einsam sein kann, dem zum ersten Mal die Schönheit und Gefahr des Lebens offenbar geworden ist. Das Theater gab mir neuen Mut. Keine einzige Opernaufführung versäumte ich. War ich auch von der Arbeit noch so müde, nichts konnte mich abhalten, noch ins Theater zu gehen. Selbstverständlich konnte ich bei dem bescheidenen Zuschuss, den mir der Vater als Gesellenlohn ausbezahlte, nur einen Stehplatz nehmen. Ich ging daher regelmäßig in das sogenannte Stehparterre, denn dort hatte man die beste Sicht. Außerdem stellte ich fest, dass nirgends die Akustik so gut und vollständig war wie hier. Über dem Stehparterre in der Mitte des Logenranges lag die Hofloge, die von unten her durch zwei hölzerne Säulen gestützt war. Diese Säulen übten auf die Besucher des Stehparterres besondere Anziehungskraft aus, weil sie die einzige Möglichkeit boten, sich anzulehnen, ohne auf einen Teil der Sicht verzichten zu müssen. Denn wenn man hinten an der Wand lehnte, standen die Säulen im Blickfeld. Ich war froh, wenn ich, nachdem ich den ganzen Tag spalierend auf der Doppelleiter gestanden war, meinen schmerzenden Rücken an die glatte Säule lehnen konnte. Freilich musste man rechtzeitig beim Einlass sein, um diese Gelegenheit nicht zu verpassen. Auf Seite 17 und 18 des Buches sind zwei Postkarten abgebildet. Die erste Postkarte: ein Kartengruß Adolf Hitlers an Kubitschek von seiner ersten Reise nach Wien. Die zweite Postkarte: ein Kartengruß Hitlers an den Autor aus Weitra im Waldviertel mit den besten Wünschen zum Namenstag. Weiter im Text: oft sind es gerade nebensächliche Dinge, die sich der Erinnerung besonders hartnäckig einprägen. Genau sehe ich noch, eilig in das Stehparterre stürzend, die Säulen vor mir, überlegend, ob ich die linke oder die rechte nehmen solle. Oftmals aber war eine der beiden Säulen, die rechte, schon besetzt, es hatte also jemand noch mehr Eifer als ich. Halb verärgert, halb erstaunt betrachtete ich meinen Konkurrenten. Es war ein auffallend blasser, schmächtiger Jüngling, etwa gleich alt wie ich, der mit leuchtenden Augen der Aufführung folgte. Sicherlich stammte er aus besserem Hause, denn er war stets mit peinlicher Sorgfalt gekleidet und äußerst zurückhaltend. Wir nahmen uns zur Kenntnis, ohne etwas zu sagen. Aber bei einer der nächsten Aufführungen, ich weiß heute nicht mehr, war es der Freischütz, der Sommernachtstraum oder der damals viel gespielte Evangelimann, kamen wir während der Pause miteinander ins Gespräch, weil wir anscheinend beide mit einer bestimmten Besetzung unzufrieden waren. Wir sprachen darüber und freuten uns über das gemeinsame ablehnende Urteil. Ich staunte über die rasche und sichere Auffassungsgabe des anderen. Darin war er mir ohne Zweifel überlegen. Hingegen fühlte ich meine Überlegenheit, als es sich im Gespräch um rein musikalische Dinge handelte. Ich kann den Takt dieser ersten Aussprache nicht mehr ganz eindeutig bestimmen, aber jedenfalls war es um Allerheiligen des Jahres 1904. So blieb es eine Weile lang. Von sich selbst hatte er andere noch nichts erzählt. So hielt auch ich es nicht für nötig, von mir etwas zu erzählen. Doch umso intensiver beschäftigten wir uns mit der jeweiligen Aufführung und spürten dabei wohl, dass in uns beiden die gleiche Begeisterung für das Theater vorhanden war. Nach der Vorstellung begleitete ich einmal den anderen nach Hause. Dabei erfuhr ich, dass er in der Humboldtstraße im Hause Nummer 31 wohnte. Als wir uns verabschiedeten, nannte er seinen Namen: Adolf Hitler.